Hinter dieser war ein hölzerner Förderturm errichtet, unter dem ein Schacht senkrecht in die Erdentiefe hinunterführte. Sie gingen daran vorbei in die Weite der Schneefläche hinaus, und nun sah Bastian die Bilder, die hier lagen wie in weiße Seide eingebettet, als wären es kostbare Juwelen. Es waren hauchdünne Tafeln aus einer Art Marienglas, durchsichtig und farbig und in allen Größen und Formen, rechteckige und runde, bruchstückartige und unversehrte, manche groß wie Kirchenfenster, andere klein wie Miniaturen auf einer Dose. Sie lagen ungefähr nach Größe und Form geordnet in Reihen, die sich bis zum Horizont der weißen Ebene erstreckten. Was diese Bilder darstellten, war rätselhaft. Da gab es vermummte Gestalten, die in einem großen Vogelnest dahin zu schweben schienen, oder Esel, die Richtertalare trugen, es gab Uhren, die wie weicher Käse zerflossen, oder Gliederpuppen, die auf grell beleuchteten menschenleeren Plätzen standen. Da waren Gesichter und Köpfe, die ganz aus Tieren zusammengesetzt waren, und andere, die eine Landschaft bildeten, aber es gab auch ganz gewöhnliche Bilder. Männer, die ein Kornfeld abmähten, und Frauen, die auf einem Balkon saßen. Es gab Gebirgsdörfer und Meereslandschaften, Kriegsszenen und Zirkusaufführungen, Straßen und Zimmer und immer wieder Gesichter, alte und junge, weise und einfältige, Narren und Könige, finstere und heitere. Da waren grausige Bilder, Hinrichtungen und Totentänze und lustige Bilder von jungen Damen auf einem Walross oder von einer Nase, die herumspazierte und von allen Vorübergehenden gegrüßt wurde. Je länger sie an den Bildern entlang wanderten, desto weniger konnte Bastian ergründen, was es mit ihnen auf sich hatte. Nur eines war ihm klar: Es gab einfach alles auf ihnen zu sehen, wenn auch meistens in eigentümlicher Zusammenstellung. Nachdem er viele Stunden neben Jor an den Reihen der Tafeln vorübergegangen war, senkte sich die Dämmerung über die weite Schneefläche. Sie kehrten zur Hütte zurück. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatten, fragte Jor mit leiser Stimme: »War eines dabei, das du erkannt hast?« »Nein«, erwiderte Bastian. Der Bergmann wiegte bedenkenvoll den Kopf. »Warum?« wollte Bastian wissen. »Was sind das für Bilder?« »Es sind die vergessenen Träume aus der Menschenwelt. Ein Traum kann nicht zu nichts werden, wenn er einmal geträumt wurde. Aber wenn der Mensch, der ihn geträumt hat, ihn nicht behält, wo bleibt er dann? Hier bei uns in Phantasien, dort unten in der Tiefe unserer Erde. Dort lagern sich die vergessenen Träume ab in feinen, feinen Schichten, eine über der anderen. Je tiefer man hinuntergräbt, desto dichter liegen sie. Ganz Phantasien steht auf Grundfesten aus vergessenen Träumen.« »Sind auch meine dabei?« fragte Bastian mit großen Augen. Jor nickte nur. »Und du meinst, ich muss sie finden?« »Wenigstens einen. Einer genügt.« »Aber wozu?« Der Bergmann wandte ihm sein Gesicht zu, das jetzt nur noch vom Schein des kleinen Feuers auf dem Herd erleuchtet wurde. Seine blinden Augen blickten wieder durch Bastian hindurch wie in weite Ferne. »Hör zu, Bastian Balthasar Buchs, ich rede nicht gern viel. Die Stille ist mir lieber. Aber dieses eine Mal sage ich es dir. Du suchst das Wasser des Lebens. Du möchtest lieben können, um zurückzufinden in deine Welt. Lieben, das sagt sich so. Das Wasser des Lebens wird dich fragen, wen? Lieben kann man nämlich nicht einfach so irgendwie und allgemein. Aber du hast alles vergessen, außer deinem Namen. Und wenn du nicht antworten kannst, wirst du nicht trinken dürfen. Drum kann dir nur noch ein vergessener Traum helfen, den du wiederfindest, ein Bild, das dich zur Quelle führt. Aber dafür wirst du das Letzte vergessen müssen, was du noch hast. Dich selbst. Und das bedeutet harte und geduldige Arbeit. Bewahre meine Worte gut, denn ich werde sie nie wieder aussprechen.